Von ihr fort und schenkte ihr einen Talisman. Und er sagte ihr leise, bald kehr ich zurück. Und sie wusste sofort, dass niemals ihn vergessen kann. Denn ein Lächeln von ihm, das war ihr ganzes Glück. Im Hafen von Atlantik